Die Liebesgeschichte. Liebesgeschichten sind in non-fiktionalen Inhalten insbesondere im Boulevard beliebt, ob bei der Berichterstattung rund um Monarchien oder im Falle von Weltstar-Promi-Pärchen. Entstehung und Entwicklung von Beziehungen bieten die Möglichkeit zu langfristigen Erzählbögen und jeder Menge Spekulation über Glück und Unglück. Die beiden Königskinder, Selena Gomez und Justin Bieber, sind sie noch zusammen? Wann kommt der erste Nachwuchs? Wann wird geheiratet? Fußnote. Denken Sie auch sofort an den Anfang des tieftraurigen Liedes »Es waren zwei Königskinder, die hatten einander so lieb, sie konnten beisammen nicht kommen, das Wasser war viel zu tief«? Das zugrunde liegende Narrativ ist interessanterweise ein antiklerikales. Indem eine falsche Nonne die Kerze ausbläst und den Jungen umbringt, wird aus dem Liebeslied eine Erzählung von Romantik gegen Obrigkeit. Haben wir es also eigentlich mit einem deutschen Romeo und Julia zu tun? Mehr zu Shakespeare in Kapitel 6, mehr zu den Erzählungen rund um die Liebe in Kapitel 9. Ende der Fußnote. Auch zahlreichen Reality-Shows gelingt es, mit solchen Fragen routiniert wie unterhaltsam formal standardisierte Liebesgeschichten von einst völlig unbekannten Teilnehmern über einige Wochen zu inszenieren. Früher waren es die Traumhochzeit oder nur die Liebe zählt, heute beispielsweise Love Island oder die Bachelorette. Die Verfolgung bzw. Jagd. Investigativer Journalismus wird oft als Verfolgungsjagd erzählt. Reportagen sind dabei die Heldenreise eines Reporters oder einer Journalistin auf der Suche nach Informationen. Bei Sendungen wie Spiegel TV entwickeln sich dabei mitunter echte körperliche Verfolgungsjagden zwischen Reportern und den von ihnen befragten Protagonisten. Auch Polizeiarbeit lässt sich nachrichtlich als Jagd aufbereiten, besonders wenn ein Täter auf der Flucht ist.